Wutpilger Streifzüge. Lieber Bruder, nun, da du in Amerika bist, muss ich auch an Amerika denken. Zum Beispiel an den Song White Rabbit von Jefferson Airplane. Sie haben ihn 1969 auf dem Woodstock Festival gespielt als zweiten Song ihres Sets. Es ist ein Radio-Hit geworden. Ein Song, der auf Geburtstagshitlisten von Alt-68ern auftaucht, wenn sie sich an ihrem gesetzten Lebensabend gern an Love, Peace and Happiness zurückerinnern. Trotz dieser rückwärtigen Einfärbung komme ich nicht umhin einzugestehen, dass es doch ein guter Song ist, wenn man die Schalen des Klischees abschlägt, sich selbst ein bisschen naiv stellt. Wenn ich sehe, wie sie sich auf der Bühne bewegen, Körper, denen man ansieht, dass sie sich erst kürzlich aus einem Korsett eines unmittelbaren Zwangs gelöst haben, Körper, die sich erst noch vorsichtig in einem Raum bewegen, in dem Kontrollverlust und Ekstase möglich scheinen. When logic and proportion have fallen softly dead. Die Kategorien des Verstandes außer Kraft gesetzt. Die Kräfte des Rausches für die Revolution gewinnen. Ein Freiheitsversprechen. Die Ahnung von und der Wille nach einem anderen Leben. One pill makes you larger and one pill makes you small. Mother gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. Das Jahr von Woodstock war der Höhepunkt und gleichzeitig das Ende der Hippie-Bewegung. Die Rolling Stones haben im selben Jahr ein ähnliches Festival in Kalifornien organisiert. Das Altamont-Festival, das noch einmal der Versuch sein sollte, die Hippie-Bewegung aus dem Mainstream zu retten und ein wenig wilder zu gestalten. Auch hier haben Jefferson Airplane gespielt und schon während ihres Konzertes hat sich die kurz bevorstehende Eskalation angekündigt. Während Grace Slick, Easy und Be Quiet singt, schlagen Hell's Angels von der Bühne aus auf ein völlig verwirrtes Publikum ein. Die Massenveranstaltung ist außer Kontrolle geraten. Während des Songs Under My Thumb von den Rolling Stones haben Hell's Angels den schwarzen Meredith Hunter mit mehreren Messerstichen in den Rücken getötet, angeblich weil er eine Pistole gezogen hatte. Das war das Ende der Hippie-Bewegung, das Ende ihrer Unbeschwertheit und Unschuld, der Tod einer Bewegung, die gleichwohl noch einige Zeit als Leichnam weiterbewegt wurde. Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. Im Jahr 1976 geht in Bologna, Italien, auf der Frequenz 100,6 ein illegales Piratenradio auf Sendung. Der erste Song, der zu hören ist, ist White Rabbit von Jefferson Airplane. Hier Radio Alice, endlich Radio Alice. Wieder ist dieses Gefühl da, die unbedingte Sehnsucht, wirklich anders leben zu wollen. Radio Alice hat die Naivität der Hippie-Bewegung überwunden, getrieben von der Studentenrevolte und den radikalen Fabrikkämpfen, die sich in Italien miteinander verbunden haben, inspiriert von den Operaisten, den Situationisten, der postmodernen Philosophie. Sie haben erkannt, dass es zentral die Lohnarbeit ist, die sie von diesem anderen Leben trennt. Und die Praxis des Glücks wird subversiv, wenn sie kollektiv ist. Radio Alice ist ein Experiment. Es gibt keine Redaktion, keine Formatvorgabe, nur die Leute, die das Radio machen. Sie sind mitten im Geschehen der 70er Jahre in Italien, ein Experiment, an dem die Sprache teilnimmt. Frage des Morgens: Aber sind wir nicht müde, die Versklavung durch die Arbeit, den Alltag und die Repression zu erdulden, weiterhin zu akzeptieren und hinzunehmen? Die Frage sei wiederholt: Sind wir nicht müde? Ein Jahr nachdem Radio Alice auf Sendung gegangen ist, wird in Bologna der Student Francesco Lorusso auf einer Demonstration von Polizisten erschossen. Es gibt Unruhen. Radio Alice berichtet davon und wird noch am selben Abend auf Befehl des kommunistischen Bürgermeisters wegen Anstiftung zur Gewalt von der Polizei geräumt. Zahlreiche Mitbetreiber von Alice werden festgenommen und landen, wie tausende Aktivisten Ende der 70er Jahre in Italien, mit Hilfe von beschleunigten Sonderprozessen im Gefängnis. Im Sommer 2016 fällt mir ein Fotobuch von Patrick Liebach in die Hände. Vom Zeittotschlagen heißt es, und er hat im Grunde nichts anderes gemacht, als seine Freunde zu fotografieren. Bei dem, was sie den ganzen Tag so machen, also oft trinken. Das Buch dokumentiert das persönliche Umfeld einer gewissen gesellschaftlichen Gruppe. Diese Gruppe ist keine Szene, kein kulturell geschlossener Kreis, eher eine Kategorie, bei der die Zugehörigkeit von der grundlegenden Lebenseinstellung bestimmt wird. Charakteristisch ist die Ablehnung etablierter und Erprobung alternativer Lebensentwürfe, um vielleicht doch einen tieferen Sinn zu finden. Diese Suche kann sehr ermüdend sein. Manche behaupten, es gibt gar keinen Sinn. Der Tod macht mit einem Schlag alles zunichte. Was ist Schönheit wert, was Reichtum? Was ist Ehre wert, was Adel? Die Fotografien aus diesem Freundeskreis zeigen keine glatten Gesichter. Sie sehen so aus, wie man aussieht, wenn man unterwegs ist, etwas unternimmt, einem langweilig ist, man sich gehen lässt, betrunken ist. Sie sehen so aus wie welche, denen auffällt, dass das Leben so nicht weitergehen kann und dass es doch auch anders gehen muss. Dabei nicht wissen, wo man anfangen soll. Politisch, vielleicht, aber ohne Mission und feindlich gegenüber jeder Missionierung. In den Blicken, Freundlichkeit, Begeisterungsfähigkeit, die Fähigkeit, sich selbst nicht allzu ernst und die Menschheit nicht allzu schwer zu nehmen, ein gewisses Maß an Asozialität. Trotz des Punk irgendwie hippiesk, es vermischt sich eh alles, die Abgrenzungen von gestern wiegen nur noch etwas in den Erzählungen und in unserer Ironie. In diesen Augen aber auch der Tod von Meredith Hunter und Francesco Lorusso, der Tod der naiven Hippie-Unschuld, die Niederlage des letzten Revolutionsanlaufs. Dabei kein Trübsal blasen wollen, stattdessen Trotz und schwarzer Humor. Und immer wieder Exzess. Shock! Life! vom Zeittotschlagen. Die Notwendigkeit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ergab sich vor etwa 2 Jahren in Kassel, als mir im Angesicht dieser furchtbar hässlichen Stadt der allgegenwärtige Unsinn unseres Lebens entgegenschlug. Ich hatte einen Auftritt dort mit meiner Rockband und wollte aus Frustration das Konzert absagen und die Band auflösen. Der Konflikt bestand darin, dass wir die ganze Zeit so ziellos durch die Weltgeschichte taumelten, obwohl wir alle die ganz wichtigen Dinge im Leben vor Augen hatten, denen aber nicht nachgingen, da unser Idealismus der weit verbreiteten Resignation gewichen war. Und so mussten auch philosophische Diskussionen am Frühstückstisch der Kaffeemaschine weichen, und so wich auch die Abenteuerlust der Routine. Und ich hatte meine Aufgabe gefunden, nämlich all meine Energie darauf zu verwenden, dass dieser Zustand nicht so bleiben darf. Abends Kaffee trinken, nachts aufstehen zum Kaffee trinken. 40 Stunden Normalität. Faltige Gesichter, Grübeln, Verzweiflung am Leben als Luxus der wohlhabenden Gesellschaft. Verantwortung, sich diesem Problem zu stellen, allen anderen gegenüber. Der Tod, das Ende? Was kommt nach Selbstverwirklichung? Was nach Transzendenz? Kann man die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest auch wieder vergessen und fortan ein einfaches, unbeschwertes Leben führen? Kann man vergessen? Ist Alltag Beschäftigungstherapie? Der Mensch im System wird missbraucht. Darf ich sagen, ihr seid bescheuert, für andere arbeiten zu gehen und eure Ideale zu verraten? Darf ich, das ist nun mal so, einfach hinnehmen? Sind nicht andere Fragen wichtiger? Ist dieses Sinnieren arrogant angesichts realer Probleme in dieser Weltgeschichte, welche mir statt Verzweiflung Tränen bringen? Beschäftigung, Befriedigung, Bedürfnisse ruhig stellen. Fällt dir nichts Besseres ein, als dein Auto zu putzen? Oder ist das schon wieder zu arrogant? Innere Unruhe, Verzweiflung, scheinbare Machtlosigkeit, Wut. Was ist eigentlich mit der Selbstzerstörung? Liebe. Glücklich sein, verblendet sein. Triebhaftigkeit. Eine Aufgabe haben und Menschen in diese Welt setzen. Was kann ich? Wir haben alle irgendwo eine Uhr verbuddelt. Kompletter Abstieg und Willenlosigkeit, keine Berufsaussichten, quälender Papa und die Mutti fragt, warum überhaupt? Es gibt genug Themen eigentlich, eines tiefer als das nächste. Aber wie soll ich meinem Anspruch genügen, und dabei nur auf eines fixiert sein. Dumas erzählt mir, Kinderkriegen wäre jetzt okay, aber ganz wohlig ist ihm dabei nicht. Das weiß keiner gerade. Sich fortpflanzen, um die Frage aller Fragen auszublenden, nur weil zurzeit nichts Besseres anliegt? Das ist doch Ablenkung vom Idealismus, der klassische Weg. We'll be right back. will heute keine Forschung mehr über die Gründe hören, keine erklärenden Meinungen mehr, die Frage stand nie hinter ihnen. Die Worte zerfallen zusehends, ich kann mich nur meinen Sinn ergeben, in der Hoffnung, mich in ihnen zu vergraben. Das Objektive hat versagt, den Schwachsinn verbreiten, was soll das, den Untergang versüßen, Mut fassen, kollektiver Ungehorsam, nur die Verweigerung. Der wütende Schrei nach Herz, nicht nach Strafen, ein Bitte lasst das, warum könnt ihr das? Schwachsinniger Ungehorsam, euphorische Depression, um was zu sein und wohin zu gehen, was dort zu tun, der Nachwelt jene Verachtung zu illustrieren für eine Geschichte, die davon nichts hört, die anders gehen wird. Im Bett verzweifeln, den Rückstoß jeder einzelnen Tat vorher betrauern. Synästhetische Collagen auf der Suche nach schwarzen Löchern, der eigenen Hoffnung misstrauend, angenehm traurig. Ermüdet von Möglichkeiten, mich zu enttäuschen. Mich selbst verachtend für die Resignation, staunend über die Gegebenheiten, zwischen denen mein Leib performt. Ich bin dem Leben, was ich führen wollte, so nah wie nie. Ich bewege mich kaum noch, in Schockstarre, und da kommt es. Im schwachen Rausch, dem Unausweichlichen abgewandt, auf die zur Hilfe eilenden erbrechend. Manchmal, wenn ich mir vorstelle, wie die Gesichter meiner Freunde aussehen, wenn sie einmal alt sind, muss ich in mich reinlachen. Es ist die Frage, was diese Gesichter dann mehr zeichnet. Eine verbrauchte Verquollenheit oder die Lachfalten? Zum Lachen gibt es einen Grund, es sind nicht die schlechtesten Dinge, über die wir lachen können. Manchmal frage ich mich auch, ob unser Treiben mehr Vergröberung oder Verfeinerung ist. Vergröberung ist es, weil du erst den Schmerz runterschlucken musst. Wie der erste Schluck Schnaps, gegen den sich dein Körper mit aller Kraft sträubt. Aber wenn du diesen Schmerz runtergeschluckt hast, hat sich eine Tür geöffnet zu einem Raum, der etwas weiter ist, in dem du dich gehen lassen kannst. Es gibt dann keinen Gedanken an morgen mehr. Und meistens geht alles gut. Die Bereitschaft, sich zu verschwenden, ist die Voraussetzung, den Rausch zu genießen. Man muss erst in den Schmutz herabsteigen, um alle Sinne entgrenzen zu können und am Ende im Unbekannten anzukommen. Thank you. Thank you. Nahm sich viel Zeit, um sich fein zu machen. Ein paar neue Socken, feuerfeste Unterwäsche für unser Spektakel nachher. Darüber ein knallrotes Seil, zu einem Lendenschurz gebunden, die Wirbelsäule hinauflaufend, schließt es mit einem aufwendig gebundenen Turban als Krone sein Gewand mit beigenem Umhang lässig ab. Raymond heißt er. Ich habe ihn beobachtet, studiert, wie seine Bewegungen vor dem langen, holzgerahmten Spiegel ins Nichts verlaufen, während er sich betrachtet und windet, mit den Gedanken versunken in seinem Schatten im Spiegel. Neben ihm sein Köter Lou, der sabbernd an einem Klump Haschisch rummacht und mit geilem Blick sein Herrchen anschnurrt. Raymond. Ach, Raymond. Er ist mein Schwarm, ich bin sein Knappe. Mach ihm Tee, spiel ihm was auf der Laute vor und treller dazu mit meiner Engelsstimme. Manchmal trinken wir zusammen, dann bekomme ich anscheinend immer diesen verliebten Blick, den die Jungs früher auch schon so scharf fanden. Raymond ist der Häuptling und alle Mädchen des Stammes fahren auf ihn ab. Aber mich lässt er bei sich im Zelt rumhängen und wenn wir mal ein paar Gläser Whisky getrunken haben, dann kann er sehr zärtlich werden. Ich habe mir heute extra weiche dunkelrote Wollsocken und einen weißen, wolkenfluffigen Schlüpfer angezogen. Und wenn die Trommeln nachher am Feuer überkochen, werden Raymond und ich uns auf seinem Bambusthron lieben. Die Trommeln werden verstummen und unser Feuer wird aus uns herausbrennen, uns die Fetzen vom Leib brennen. Der Tanz um das Feuer, das Trommeln voller Verzweiflung, weil die Liebe so lange schon eingesperrt wurde von dieser scheinbar ewigen Dunkelheit. Der Liebestaumel, ein unvorstellbarer Akt. Der Bauer kennt das nicht, er hat ja nur sein Viehzeug. Aber seiner Töchter Glück kann er nicht ahnen. Für solche wie ihn sind sie verschwunden, wir, die Waldelfen, die sich um unseren Raimund zusammengefunden haben. Wir leben in einer Festung tief im Wald. Wir stellen so duftende Öle her, um damit unsere Körper einzureiben. Unsere Oberschenkel und die Haare. Ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin, weiß ich gar nicht mehr. Raymond sagt Kleines zu mir, weil mir das so schmeichelt. Ich habe ihn und zwei Mädchen mit Kurzhaarschnitt rumknutschend in einer Ecke der alten Hafenkneipe gesehen und bin rüber zu ihnen, weil ich das so anziehend fand. Ich hatte Pilze genascht und war angetörnt. Die kleine Blonde mit dem Topfschnitt und den großen grünen Augen, yeah. Sie hörte gar nicht mehr auf, nach unserem ersten Blick mich mit ihren weichen Blicken vollkommen in den Bann zu ziehen. Sie leckte sich den Mund und ich leckte mir die Fingerspitzen. Die Szene war gespannt und ich aufgeregt. Eigentlich ja schüchtern, doch jetzt voller geheimnisvoller Energie, die mich durchflutet. Essen ist fertig. Hey, Ramon, ruft der Barmann Old Hands. Ramon wedelt mit den Wimpern und reibt sich die Hände, kippt sein Glas, steht auf und winkt uns hinterher. Die blonde Betty sagte zu mir, ich solle sie doch Petit Betty nennen. Sie küsste mich weit oben am Hals, fast am Ohr, und griff meine Hand, um mich mit in die Küche zu schleifen. Mir kroch ein Schauer hoch und runter. Später, als ich ihrem Ohr näher kam, musste ich feststellen, dass sie eine Perücke trug, darunter schwarze Igelhaare. An der Küchentür kommt uns mit breitem Grinsen der Koch entgegen. Er beachtet uns gar nicht, grinst nur so ins Leere. Old Hans wirft sich mit Hingabe seinen Lappen über die Schulter und schiebt ihm einen Drink hin. Die kleine Betty hält fest meine Hand, nass und klebrig. Pampelmusenduft. Wir stehen hinten dran, warten, dass was passiert. Ramon lehnt an der Küchentür und raucht. Wir stehen da wie die Hühner. Betty fummelt mit der einen Hand an der Bluse der anderen. Die beiden könnten Schwestern sein, dachte ich. Und kriege gar nicht mit, dass ich doof dastehe mit der gequetschten Hand mitten im Raum. Verdammt! verlegen sein könnte. Die Ereignisse fliegen vor meiner Leinwand vorbei, ausgeschmückt an unmöglichen Stellen. Old Hans lächelt mich an, die alte Sau. Und ich hab's zu spät bemerkt. Wir scheinen alle auf ihn zu warten. Und er steht da und grinst mich an. Und ich stehe hier und glotz ihn an, ohne dass ich's gemerkt hätte. Mit halb offenem Mund, halb offenem Hemdchen. Der will mich. Es gibt einen Mann, er ist zwischen 35 und 45 Jahren alt. Sein genaues Alter ist ihm kaum anzusehen, denn sein Gesicht ist auf seltsame Weise zeitlos. Um die Augen herum ist Müdigkeit zu sehen, vielleicht Enttäuschung, die in sanfte Gewohnheit übergegangen ist. Doch seine Augen selbst haben einen scharfen und wachen Blick, klein und konzentriert wirken sie, als ob sie einen Gegenstand, wenn er denn nur von Interesse ist, durchbohren könnten. Er kleidet sich in gedeckten Farben, einfach und gebrauchsmäßig, zum Teil abgetragen, dennoch mit Stil. Nichts ist beliebig, nichts prätentiös. Seine Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im Dachgeschoss. Die Räume sind übersichtlich und ordentlich, doch alles ist auf eine gewisse Weise altmodisch, nichts ist neu. Man sieht die Spuren des Gebrauchs, doch alles ist in Stand. Obwohl seine Einrichtung nicht geplant oder nach einem Stil gedacht wirkt, passt alles in seiner Verschiedenheit zusammen. Es gibt Kontraste, aber keine Unruhe. Am großen Küchenfenster stehen zahlreiche Pflanzen in verschiedenen großen Kübeln, fast ausschließlich grün, nicht glänzend, unaufdringlich. So hält er sich einige Dinge, denen ihr Nutzen nicht unmittelbar anzusehen ist und die dennoch keine Extravaganz vermuten lassen. Er hat eine sichere Anstellung, sein Gehalt reicht gerade aus, um ohne Sorgen über den Monat zu kommen, die Kollegen sind, genau wie seine Tätigkeit, so erträglich wie uninteressant. Wochentags kehrt er gegen 4 Uhr nachmittags von der Arbeit zurück, oft nutzt er den Rest des Tages, um zu lesen. Obwohl er viel liest, befindet sich in seinem Schlafzimmer, das gleichzeitig Wohn- und Arbeitsraum ist, nur ein kleines Bücherregal, das die wichtigsten Bücher seiner bisherigen Lektüre enthält. In einem geschlossenen schwarzen Schrank bewahrt er zahlreiche Notizen auf, die in lesbarer Handschrift geschrieben und nach keinem erkennbaren Prinzip geordnet sind. Er hat kein Lesepensum, liest nicht systematisch, weder nach Inhalt, Gattung oder Epoche, doch mit unverminderter Neugier und weitläufig. Er lebt gern allein, auch wenn er sich hin und wieder nach Geselligkeit sehnt und dann seine vier Wände fliehen muss, die für ihn ansonsten so etwas wie innere Ruhe bedeuten. Vertraut sind ihm nicht mehr als drei gute Freunde, er meidet Klicken oder die Zugehörigkeit zu einem regen Freundeskreis. Doch mit ernster Leidenschaft hält er denen, für die er sich entschieden hat, die Treue. Nähe entsteht im Gespräch, kaum körperlich. Seine Leidenschaft, die nur im Blick und durch den stillen Ernst flüchtig sichtbar wird, verrät er nicht im Gefecht. Er erhebt nicht die Stimme in der Hitze einer Kontroverse, will nicht überzeugen, spricht nicht vor einer großen Zahl von Menschen. Er hat keine Mission. In seiner Ruhe ist seine Vergangenheit verborgen. Wo frühere Weggefährten zynisch oder bösartig wurden, besitzt er ein spöttisches und verständnisvolles Lächeln. Er misstraut jedem zufälligen Glück und hat aufgehört, dem Eifer der anderen Glauben zu schenken und darin Zuverlässigkeit zu erwarten. Doch er ist kein Einzelkämpfer, denn er hat aufgehört zu kämpfen. Das, was er früher freimütig verschenkt hat, behält er nun für sich allein, um es zu bewahren. Ein übersichtlicher und sicherer Raum ist hierfür notwendig, nicht äußerliche Beschränkung, sondern Weite nach innen. Ob diese Strategie des Aufbewahrens und Zurückhaltens einen Sinn hat, könnte er selbst nicht mit Sicherheit beantworten. Und doch enthält die Schärfe seines Blicks so etwas wie Bereitschaft. Eine Bereitschaft, die sofort erwachen würde, wenn eines Morgens, an dem er ruhig in seinem Dachzimmer sitzt und arbeitet, einer seiner Freunde fast atemlos hineingestürzt käme und riefe: Da sitzt du! Weißt du es denn noch nicht? Nun, was denn? Er wirft die Feder hin, sie springen die Treppe hinunter auf die Straße, ohne einen weiteren Gedanken an den schwarzen Schrank im Schlafzimmer. Wohin nun? Nach dem Marktplatz. Man ist von einem vagen Gefühl beherrscht, als habe ein großer Ausbruch elementarer Kräfte begonnen, als sei ein Erdbeben im Gange, von dem man soeben den ersten Stoß gespürt habe. Und man fühlt das instinktive Bedürfnis, sich mit anderen zusammenzuscharen. So wandern sie in zahlreichen Banden umher, auf die Kneipe, wo sie es jedoch nicht lange aushalten können, zu anderen Vergnügungsorten, wo sie sich mit wildfremden Menschen ins Gespräch einlassen und auch bei ihnen dieselbe Stimmung des verworrenen, erwartungsvollen Erstaunens finden. Well, that's too bad. That's too bad. That's too bad. Well, Coast. In the whole wide world is a girl. Just a girl. One who will keep me from losing my mind. One who will keep me from losing my mind. And she'll be the best girl in the whole wide world. She'll be the best girl in the whole wide world. Yeah. Yeah. vom Ende der Stadt, wo die Wege sich stauen, wo alle Richtungen ins Nichts führen. Von dort her hat sich eine dumpfe Spannung aufs Gehirn der Bewohner gelegt. Das Warten auf eine stetige Katastrophe, der verfehlte Tusch, ein ungehörtes Fanal, eine erschöpfte Lust, als sich am Nachmittag die Häuser ineinander falten, weil sie das schlechte Schauspiel nicht länger ertragen haben. Ein Seufzer geht durch die Stadt und wir beginnen mit den Trümmern zu spielen. Erstmal das hier, ein Gedicht vom Südeuropa-Urlaub. Die Hähne krähen früher hier, das Land ist dürr, 3 Uhr. In frühlingshafter Halbmondnacht, ein feiner Hauch von Spucke nur, benetzt die Stirne mir. Reiß aus dem Feuer im Blute der hier, weil's liebe nicht recht zu ertragen, deinem Rauch in den Augen, deiner Glut ums Geschlecht, deiner Worte wohl kaum, ihrer Klänge erst recht. Es ist nie zu spät, es ist nie zu spät, es ist nie zu spät, oh no. Schön ist die Welt, sie ist schön, schön, schön. Liebe ist schön, wunderschön. Leben und Lachen, die Sonne sehen, das ist schön, so schön. Hast du keine Angst, was morgen ist? Heute ist noch alles gut. Denkst du nicht daran, es kann morgen sein und die Welt fängt zu brennen an. Ist es nicht zu spät? Noch nicht. Kann man etwas tun? Man muss. Was kann ich denn tun? Sehr viel. Und wo fange ich an? Bei dir. Ich hab keinen Mut. Warum? Leben ist so schön. Wie schön. Allen geht es gut. Voila. Was kann ich dafür? So viel. Warum bist du so? Ich bin so. Liebst du mich nicht mehr? Doch sehr. Hast du Angst um mich? Um uns. Dann ist alles gut. Oh nein. Dann ist alles gut. Oh nein. Dann ist alles gut. Oh nein. Die Welt ist nicht schön. Nein, sie ist nicht schön. Schön ist sie nur, wenn wir träumen. Kannst du verstehen, wie man lachen kann, wenn die ganze Welt schon morgen brennen kann? Die Welt ist nicht schön, nein, sie ist nicht schön. Schön ist sie nur, wenn wir träumen. Noch geht es gut, aber denk daran, dass die ganze Welt schon morgen brennen kann. Ist es nicht zu spät? Nein, nicht. Kann man etwas tun? Man kann. Uns geht's doch gut. Wie lang? Denk doch nicht daran. Ich muss. Andere tun es nicht. Ja, ich weiß. Du nimmst es zu schwer. Kann sein. Das Leben ist doch schön. So schön. Vor allem hast du mich. Ich liebe dich. Was willst du noch mehr? Verstehst du nicht? Du hast Angst um mich. Ich habe Angst. Angst, was morgen ist? Vor morgen. Es wird alles gut. Nee. Es wird alles gut. Nee. Es wird alles gut. Nee. Die Welt ist nicht schön, nein, sie ist nicht schön. Schön ist sie nur, wenn wir träumen. Kannst du verstehen, wie man lachen kann, wenn die ganze Welt schon morgen brennen kann? Ist es nicht zu spät? Noch nicht. Was soll ich nur tun? Sag nein. Das ist unbequem. Ich weiß. Niemand hört auf mich. Dann schrei. Muss das wirklich sein? Fang an. Denkst du an den Krieg? Ich hasse ihn. Sterben schon? Sterben noch. Warum sterben sie? Umsonst. Ich begreife es nicht. Sag laut. Warum muss das sein? Keiner denkt. Liebe deine Feinde. Wie dich selbst. Aber keiner tut es. Nein. Aber keiner tut es. Nein. Ihr hörtet die April-Ausgabe von Wutpilger Streifzüge, darin enthalten Texte von Patty, Markus und Lukas. Als Sprecher des Freundes, Levin. Remember what the Dormouse said. So grüß dich, dein lieber Bruder.